Allerdings darf man nicht vergessen, dass die Kernfusion und die Kernspaltung zwei ganz verschiedene Arten von Nuklearreaktionen sind. In den herkömmlichen Atomkraftwerken werden die schweren Urankerne in einer Kettenreaktion zertrümmert bzw. gespalten. In der Kernfusion hingegen kommt es nur zu einer Verschmelzung der leichten Atomkerne des Wasserstoffs zu Helium. Eine Kettenreaktion bleibt aus. Somit ist auch ein Super-GAU, wie er uns leider aus der neuesten Geschichte bekannt ist, ganz und gar ausgeschlossen. Zudem entfällt auch das Problem der Lagerung des radioaktiven Atommülls, denn bei der Kernfusion entstehen schlechthin keine radioaktiven Abfallprodukte. Noch wichtiger ist aber vielleicht die Tatsache, dass die Fusionsbrennstoffe an vielen Orten der Erde und in großer Menge vorkommen und billig zu gewinnen sind. Man muss sich vor Augen halten, dass man in einem Fusionskraftwerk aus einem einzigen Gramm Brennstoff etwa 90.000 Kilowattstunden Energie erzeugen könnte. Das entspräche der Wärmeenergie, die bei der Verbrennung von 11 Tonnen Kohle erzeugt werden kann. Wenn man dadurch die fossilen Energieträger ersetzen würde, die ja sowieso nur noch im begrenzten Umfang vorhanden sind, wäre das auf jeden Fall ein enormer Gewinn für die Umwelt und das Klima. Das stimmt. Das wäre wirklich toll. Nun, die nächste Frage kommt von Klaus-Peter Schulze aus Rostock.